16 Jahre, hörst du zu, weiter ist er nicht gekommen. Jede Chance, Mann zu werden, wurde ihn abrupt genommen. Sein größter Fehler, er kam halt auf die Welt. Nicht wie ein fettes Reichenkind mit der Wiege voller Geld. Die schiefe Bahn, wie der Spieß im Mund sie nennt, war für ihn das erste Geburtstagsgeschenk. Er konnte nicht hineinwachsen, dieses System. Die kleinkarierte Scheiße wurde zu seinem Problem. Statt Mutterliebe gab es sie bejaht, gab es wohl. Mit jedem Wort aus ihrem Mund kam der Gestank von Alkohol. Selbst als Kind durfte er wie ein normales Kind nicht denken. Musste lernen zu überleben, um sein beschissenes Leben kämpfen. Die Gegend, wo er aufwuchs, war echt ein toller Fleck. Statt über seinen Kästen lief er über Spritzbesteck. Abgeknallt wurde er wie ein verdammtes Vieh. Andy war sein Name und ich vergesse nie. Seine Gangmitglieder waren die einzigen, die ihn liebten. Hey Andy, kannst du mich hören? Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Die Gang, die war sein Leben, Chefverein, beknackter Lude. Den Bullen nach zu urteilen, hilft für die doch nur die Knude. Sicher braucht man Gangster nicht mit Samt an June anfassen. Doch das größere Übel ist, die verirrten Kids zu hassen. Wie machst du dein Bild aus deinen verdammten Ohren setzen? Fährst ein teures Auto, hast den Kühlschrank voller Fressen. Es hilft dir kein Blick durch getönte Scheiben. Willst du die Wahrheit nicht sehen, Mann? Dann lass es besser bleiben. Für dich ist deine Gang nur ein Haufen von Verbrechen. Ich bin nicht hier, den Horizont hier aufzubessern. Eine Gang ist nicht nur ein Haufen von kriminellen Ratten. Ist die Familie für die Kids, die sie vorher niemals hatten. Ich weiß, die Dinge werden nicht besser, wenn man sie verschönt. Sie werden auch nicht besser, wenn man sie verpönt. Ich weiß, dass dieser Andy nur ein Arschloch für dich war. In ihm schlug ein Herz ein tiefer Nachmann, es ist wahr. Die Wege, die wir gehen, sind nun mal verschieden. Hey Andy, kannst du mich hören? Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Ich hoffe, du ruhst in Frieden.